Das ist der zweite Toncheck. Sag mal was. Aloha. Viel zu viel. Ja, ich darf echt nicht mehr so viel lachen. Man merkt, wie wir uns selber voll verlaufen. Willkommen zur zweiten Folge, was? Es ist schon wieder soweit. Aloha. Okay, ich wollte das nicht mehr sagen. Hallo zusammen. Wer hätte es gedacht, eine zweite Folge über das Erfolgsformat unseres glorreichen Podcastes. Ich habe gerade zu Inga rübergeschaut, ob sie das bestätigt, was ich sage. Ich übernehme jetzt mal die Anmoderation, weil ich würde ein bisschen Revue passieren von der letzten Folge. Wir haben ein paar Kritiken bekommen von namenreichen Verlage und Verlagen, ja. Auf jeden Fall, Spiegel Online sagt, wer sind diese Leute? Wer ist wer? Wir beide? Schon den ganzen Gag kaputt geworden. Auf jeden Fall, die Welt schreibt. Vielleicht solltest du es nächstes Mal auf PC tippen. Vielleicht solltest du es nächstes Mal hier ein bisschen heller machen. Also ich sehe was. Ich kann meinen Text gar nicht lesen. Also ich sehe was. So gut, hast du mir so gut vorbereitet. Soll ich dir eine Kerze? Schreib alles auf Text. Soll ich dir eine Kerze? Du musst dann nicht ablesen. Soll ich dir eine Kerze bringen? Bitte, ja. Die ist jetzt in der Kerze. Im Mittelalter noch damals. Hast du noch eine Feder und ein Tintenfässchen? Nee. Okay. Mach jetzt mal deinen Anfang. Wie wäre dein Anfang? Ich habe jetzt verkackt. Mein okay. Anfang steht bei dir auf dem Zettel mit drauf, wenn wir das lesen. Stimmt. Richtig gut organisiert. Hä, hast du das? Wo ist denn das? Der erste Punkt oder zweite? Ah. Unsere Hörer denken jetzt gerade, wie dumm seid ihr? Warum höre ich diesen Leuten überhaupt zu? Ich wollte dir was erzählen. Okay. Steig einfach mal mit Fun Facts. Versuch dich zu konzentrieren. Ja. Die Atmung wie beim Yoga. Okay. Also, ich weiß ja nicht, was andere Leute, ich weiß nicht, was schaust du meistens? Schaust du Fernsehen noch? Also so. Ich habe noch eine Zeit lang Serien. Nee, gar nicht mehr fast. Gar nicht mehr. Nee. Erstes, zweites, Qualitätsfernsehen. Ja, ja mehr. Ich habe sogar die Tagesschau-App, wo ich einfach jeden Abend diese 20:15 Uhr Folge in YouTube einfach mir anschaue noch. Ja, die kann man ja auch online. Das ist nämlich eigentlich was Cooles, weil das ist eigentlich wie bei Netflix oder so. Du kannst das ja online folgen oder auch sogar ganze Filme manchmal, wenn die Mittwochskino oder so haben. Da laufen Folge teilweise bei voll die guten Filme auch. Das stimmt wirklich. Auf das also, erste und so. Da laufen teilweise Mittwochabends. Ich glaube Mittwochabends ist das. Richtig coole, also das sind Filme, auch so die nicht, geile James Bond Filme oder so. Aber auch Filme, die nicht im Kino gezeigt worden sind. Ja, doch, meistens schon. Ja, das auch, aber welche, die nicht, also so alternative Filme. Ja, so dann französische Filme, ja. Genau, genau. Und ich finde, das sind teilweise richtig geile mit dabei. Ich hab letztens auch einen mir angeschaut, aber der war im französischen Kino und war auch irgendwie gelobt von Cannes oder so, da auch einen Preis gewonnen. Genau, wenn die sowas gewinnen. Also jetzt nicht Hollywood, große Hollywood-Produktion. Ja, richtig. Und da ging es irgendwie um so einen Museumsdirektor, der sein Museum unterhalten muss. Und die halt das Problem, dass sie halt keinen Cash bekommen und keine Ahnung, das ist halt so auch ganz komischer Humor, aber mega witzig. Also, ich weiß nicht, den hast du wahrscheinlich gesehen. Ich weiß es nicht. Ich habe einen ziemlich coolen britischen Film gesehen. Okay. Der hat in Nordengland gedreht, in diesem typischen englischen Arbeiter-Asi-Viertel. Mhm. Wenn das jetzt politisch korrekt ist, nicht. Aber das war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Film. Und was ich auch immer ganz cool finde, so an einem verkarteten Sonntagabend, sich eine Runde Terra X reinzuziehen. Das habe ich noch nie mir angeschaut, aber das ist eine echt gute Herleitung, wie du das gerade anmoderiert hast. Das ist eine sehr gute Herleitung, muss ich an der Stelle sagen. Terra X, ja, da hast du mir das doch... Ironisch oder nicht ironisch? Ein bisschen ironisch. Sehr ironisch also. Ja. Danke dir, recht sarkastisch. Sarkasmus. Da wolltest du was erzählen, weil du mir erzählst, das wäre voll interessant, aber ich habe es auch noch nie angesehen. Also ich finde es wirklich, ich finde es richtig, dass ein coole 45 Minuten so um den Dreh rum geht. Ich bin eher so ein bisschen so ein Freak von Dokumentation. Ich finde das eigentlich immer ganz geil. Und also das ist so ein Wissenschafts-Doku. Und ich finde es aber mega cool, wie das aufgebaut ist. Geht es auch immer manchmal so um die Erde, die Erde, Planeten, Geschichtliches, Sonne. Okay. Dann teilweise irgendwie... Biologie? Genau, Meeresbewohner. Okay. Oder was auch mal ganz interessant war, da war eine Folge über, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, aber der Ganges ist ein Seitenarm davon. Der zieht sich von Nepal. Das ist doch dieser indische, genau, der schmutzigste Fluss der Welt. Aber auch der heiligste. Ja, die Inder baden sich da. Ja, die trinken das Wasser auch. Richtig, 50 Meter weiter treibt eine aufgedunsene tote Kuh im Wasser. Ja, ja, das ist alle ihre Abflüsse, Fäkalien, alles in den Ganges. Das ist ja. Aber die überleben das. Keine Ahnung, ob das Abwehrkräfte des Zorns. Oder er ist wirklich heilig. Das kann natürlich auch sein. Weißt du, warum die Inder eine Kuh verehren? Woher das kommt? Das kommt doch von einer indischen Gottheit, oder? Es gibt eine indische Gottheit, die aussieht wie eine Kuh. Das sind ja meistens so Mischformen. Mhm. Es gibt ja auch Elefanten und das ja, Elefanten diese sind ja auch heilig. Fabel, ja, ja. Genau, das ist ja so ein. Der hat auch mehrere Rüssel, glaube ich, der Elefant. Ja, oder diese eine mit den mehreren Armen. Ja, ja. Eine Kuh, ich weiß jetzt nicht, welche Gottheit das ist, aber das hat was mit einer Gottheit zu tun. Entweder ist es auch eine oder irgendwie auf jeden Fall ein religiöses Symbol aufgrund der Heiligkeit. Und da habe ich mich irgendwie immer schon gefragt. Das aber und was ist jetzt der Unterschied zu Buddhismus? Der Buddhismus, der hat doch keinen Gott, oder? Da kann jeder ja quasi, der Buddha ist dieses höchste Wesen, was mal aufgestiegen ist und jeder kann diesen Status auch erreichen. Das ist doch irgendwie Buddhismus. Genau, also der Buddhismus, der ist ja eigentlich nur, ich sage mal, deswegen finde ich den eigentlich ganz cool, das ist nur eine Philosophie. Mhm. Also für dich selber so. Buddha selber ist praktisch der Prediger, aber er predigt nicht, um irgendwie zu missionieren und zu sagen, wie es bei monotheistischen Religionen ist. Aber der hat es auch geschafft, in diesen Buddha-Status erst genau, zu kommen. Genau, also er sagt nicht, macht das und das, sondern er sagt zum Beispiel, du musst bestimmte Dinge aus deinem Inneren heraus tun, um Frieden zu finden. Also es ist immer dieser, daher kommt auch die Meditation. Genau, dieser Weg zur Selbstfindung, wo du ja dann irgendwann mal ins, wie heißt es jetzt gleich? Das buddhistische, wenn du. Kannst du das Fenster ein bisschen zumachen? Wird es dir kalt? Ein bisschen. Oh, das kann die Jacke mitnehmen. Du ziehst dich immer wieder darauf auf, das gibt's nicht. Ich schreibe dir nächstes Mal immer meine Jacke. Warte mal, kurz für die Zuhörer, ich erkläre die Situation, wie es war und ich finde unberechtigt. Wir kommen in Verabredung und ich bin halt ohne Jacke gekommen, es war ein bisschen kalt. Wir saßen draußen. Und wir wollten ja irgendwo hochwandern. Und dann sage ich halt so, aus Spaß, ja, warum hast du nicht gesagt, dass ich eine Jacke mitnehmen soll? Aus Spaß! Als Gag eigentlich. Und sie voll ernst, bin ich deine Mutter, muss ich dir das jetzt echt erklären? Du hast dich richtig aufgeregt deshalb, gell? Ja, weil ich es halt mega nervig finde auch, wenn, ich weiß nicht, wenn ich in Deutschland abends draußen sitze, selbst wenn es tagsüber relativ warm war, nehme ich mir zumindest eine dünne Jacke mit. Weil das versaut so das Ganze. Aber ich meine auch, dass ich Pipi machen musste, weit und breit. Keine Möglichkeit. Ich werde wie auf so einem, und dann sagst du noch zu mir, ja komm, mach doch, ich werde wie auf so einem Servierteller. Du magst es nicht gern beobachtet werden, hast du generell das Problem? Ja, zumindest nicht beim Pissen. Warte mal, ich kenne auch noch einen anderen Grund außerhalb davon. Oder auch extra ins andere Zimmer gegangen bist. Ja, sie masturbiert noch währendher, aber. Nein, also. So ist halt. Ja. Im Schwarzwald. Okay. Jetzt kommen wir aber zurück zum eigentlichen. Was, wo waren wir? Schon Buddhismus? Abgeschweift. Ja. Ja, Buddhismus, aber das war so wieder so dieser Seitenarm. Du bist echt ziemlich weiblich. Du kannst doch auch echt gucken. Diese Verstrickung. Wo waren wir dann ganz am Anfang? Bei Männern ist alles in so verschiedene Schubladen abgelegt. Da waren bei Terra X, glaube ich. Ich glaube, Terra X war das. Mit meiner bombastischen Welche? Ja, du warst sehr gut. Ja, echt sehr gut. Welche Terra Folge X hast du jetzt angeschaut? Was ich echt verdammt interessant finde, das soll jetzt kein Pro-Drogen- oder sonst was Vortrag werden, aber sie ist immer noch kalt. Ja. Das ist eine Decke. Ja, hast du eine. Ja, hier. Aber pass auf, vielleicht ist da noch ein bisschen Gras oder so dran vom See. Vom Fluss. Es geht um Drogen. Das war die Frage. Drogen, die Geschichte der Drogen. Und das war eigentlich verdammt interessant, weil, also das Gute fand ich zumindest auch, dass die vor allem Alkohol auch mit als Droge reingenommen haben. Ist ja auch eine. Genau, weil das wird ja eigentlich hier bei uns relativ relativiert mit dem Alkohol. Ich meine, so, das ist so ein Kulturgut, da, Maß Bier, hoch der Hund beneidet Single. Aber das fand ich eigentlich relativ gut. Ja, auch so die Geschichte der Drogen. Haben Sie zum Beispiel. Es geht vor allem darum, wie Drogen die Geschichte beeinflusst haben. Kennst du den Opiumkrieg? Genau, auch der Opiumhandel hat ja. Genau, das war ja mit den Briten und den Chinesen, dass die Chinesen sich gegen irgendwas gesträubt haben, gegen höhere Zölle oder so. Und dass die Engländer, die Briten, das Land einfach mit Opium geflutet hat um die Eliten abhängig zu machen und so das Establishment zu stürzen. Genau, sowas ist ja eigentlich auch immer wieder in der Geschichte vorgekommen. Ja. Auch im Iran, in der jüngeren Periode, dass ja praktisch relativ viele Drogen mittlerweile in Iran vom Irak oder Afghanistan, ich weiß nicht mehr genau, kommen und das Land fluten. Dann das andere ist, in Südamerika haben die Amis schon recht oft mit Drogen eigentlich ganze Regierungen gestürzt. Das ist zum einen das. Und zum anderen, zum Beispiel die Geschichte der Menschheit hat sich gerade, Menschen sind zu von Jägern und Sammlern zu sesshaften Bauern geworden, mit aus dem Grund, weil sie angefangen haben, Bier, also für Bier Hopfen anzubauen. Dafür mussten die sesshaft werden. Und die wollten saufen, also mussten die sesshaft werden. Und ihren Hopfen Dings anbauen, ja. Und warte mal, und das wurde in dieser Doku so dargestellt, so, wie du es gerade doch, kein Scheiß, nein, echt kein Scheiß. Da wurde in der Türkei, da gibt es eine der ältesten Brauereien der Welt. Aber erzähl mal das mit den USA, was die mit Drogen gestürzt haben. Oder was die... Beziehungsweise, was heißt gestürzt? Die haben das politisch für sich benutzt. Dass gegen die, wen aber? Zum Beispiel in Teilen auch gegen die eigene Bevölkerung, weil die in den 80er Jahren, das ist glaube ich gewesen. Ja, aber wie lange gibt es eigentlich schon den DEA, der da gerade an der mexikanischen Grenze eigentlich so vor allem Gras, Kokain auf den Spuren ist? Wir schweifen schon wieder ab. Ja. Was ich richtig faszinierend auch fand an der Doku ist, Shakespeare war ein Kiffer. Hä? Ja, alle Künstler waren irgendwelche. Natürlich, aber waren ich alle irgendwelche wann hat Drogen. Shakespeare gelebt? Shakespeare, komm, wir googeln das mal. Ich glaube nämlich, das war relativ früh im 15. Jahrhundert. Unsere Top 5 Shakespeare-Zitate. Welche hast du? Ja, Platz 5. Du fängst an. Die Welt ist eine Bühne und wir alle darauf sind nur... Platz 3. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Und dein Platz 2, Inga? Ich kenne das Zitat nicht mehr auswendig, aber da kommt das Wort Weed drin vor. Das war mit... Kein Scheiß. Platz 1 war schon Platz 1. Kein Scheiß. Hast du geschaut, wann er jetzt lebt? Ja, ich bin gerade dabei. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Ich dachte, warum kennt es? 15. Jahrhundert, habe ich gesagt. Okay, also ein Buffer im 16. Jahrhundert, der die Welt verzaubert hat. Die haben sich alle gefragt, wie so ein... Ja, aber wussten die damals, dass es Gras ist? Das ist auch die Frage. Oder ja, haben die irgendwelche Kräuter geraucht? Die haben wahrscheinlich auch sehr viel ausprobiert. Also das ist ja das Nächste. Auf der ganzen Welt haben Menschen schon immer Drogen konsumiert. Und das hat mit zu Kriegen geführt, wirtschaftlichen Aufschwung durch Tabak in England. Nikotin ist ja auch eine Droge. Und zum Beispiel, was auch interessant ist, es gibt eine Hildegard von Bingen, das war eine Nonne in Deutschland, die hat die erste Frau, die so ein bisschen so ein Pornobuch geschrieben hat. Okay. Und gleichzeitig aber noch so eine Kräuterhexe war, die sich mit ganz vielen heilmachenden Drogen auskennt und darüber auch ein Buch geschrieben hat. Eine Kräuterhexe, das ist der Begriff. Auf jeden Fall, diese Folge, das ist eine Doppelfolge, richtig cool mit Fun Facts und mit Shakespeare und seiner Tabakpfeife, die sie dann letzten Endes untersucht haben und tatsächlich, ja, das waren Rückstände von THC drin. Ja, aber... Er hat Anspielungen auch immer in den Gedichten, die man zweideutig sehen kann. Keine Ahnung, Rembrandt, die ganzen Künstler, Picasso, alle auch irgendwas genommen, hundertprozentig. Ja, klar, aber ich meine, Opium und so war ja schon länger hier bekannt. Aber Gras ist ja relativ jung hier bei uns. Nee, das wäre rassistisch. Haus raus. Ich hab's gerade einfach im Kopf wieder raus. Wir können es überlegen und dann rausschneiden. Du weißt ganz genau, dass ich es nicht nochmal so aufwendig schneide wie die erste Folge. Du kannst ja auch piepen. Das hat mich ja so gestresst, die Schneiderei. Aber ich hoffe, war okay. Du hast es ganz gut gemacht. Ja, und die Pieps waren auch, der Ton war zu hoch, oder? Keine Ahnung. Das war unangenehm. Ich musste auch googeln, was für eine Frequenz muss der Ton sein, damit es nicht dumm anhört. Du warst bestimmt wieder ein Perfektionist. Ich war richtig Perfektionist. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, die Schwarzen sind doch bekannt für Gras, oder? Die haben doch damals Gras angebaut, als Sklave da noch. Also in USA waren ja Schwarze auf den Plantagen, da wurde auch Hanf angebaut, aber als Nutzpflanze. Hauptsächlich kommt es ja eigentlich aus Indien. Das wurde aber auch als Medizin benutzt. Du kannst ja immer noch heute Hanfsamen essen einfach. Ja, kannst du auch Hanfseide kaufen. Ja. Von Hanfseife zur Seidenstraße. Oh. Seidenstraße. Die Top 5 wie nennt man das? Handelsroute. Das ist eine Handelsroute, ja. Das ist eine Handelsroute, ja. Was sind unsere Top 5 Handelsrouten in der Weltgeschichte? Weil wir ja so viele kennen. Ich überleg gerade. Ja, das Mittelmeer noch eigentlich an sich komplett über die ganzen... Panama-Kanal? Oh ja, Suez-Kanal. Ist es, was verbindet jetzt genau Nord- und Südamerika? Welcher Kanal ist es? Das ist der Panama. Das ist der Panama, gell? Ja, ich war da schon mal. Das ist echt? Schön da. Aber das ist voll krass einfach, wie die es schaffen in den Schleusen. Wie kommen die da? Unters Meer, oder? Nee, also das sind verschiedene große Seen, die eigentlich relativ gut aneinandergereiht sind, die praktisch nur verbinden mussten. Mhm. Damit du, und es ist wirklich nur eine kurze Strecke, das sind nur 50 Kilometer an manchen Stellen, ist es halt in Panama. Krass. Und also du kannst manchmal auch rüber auch vom, wenn du in der Mitte bist, im Inland, kannst du rüber in den Pazifik gucken und ans Karibische Meer. Und da bist du praktisch, stehst du und die Schiffe werden praktisch über Schleusen durchgebracht, also rübergebracht in den anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Bullshit rede, aber ich habe mal von einem Projekt gehört, wo die jetzt Europa mit Amerika verbinden wollen, auch wie unterirdisch das? Irgendwie. Puh, aber da durch den ganzen Ozean. Oh Gott, da würde ich nie durch. Es kann auch einfach nur random irgendwo Bullshit sein, aber ich glaube, ich habe so ein Projekt mal irgendwo gehabt. Hast du Science Fiction? Science Fiction, ich liebe Science Fiction. Kennst du Black Mirror? Nee. Das ist die geilste Serie, die musst du dir auf jeden Fall anschauen. An unsere Hörer, zieht euch Black Mirror rein. Hammer. Da geht es um so politisch Satire. Doch, und ich habe die schon mal angeschaut. Aber ich fand so, ich fand, da gab es eine Folge, da geht es um Bewertungen, dass jeder quasi, es wird angespielt, dass jeder ja durchsieht ist durch die ganzen Social Medien und es geht immer um Bewertungen. Und jede Aktion kannst du in dieser Welt den anderen bewerten. Und dann hat er ein Level, Beliebtheitsding und ja, immer bewerten sie 5 Sterne. Die müssen auch immer treten. Genau, genau. Und da wird halt darauf angespielt. Das war langweilig. Ey, die war richtig gut, die Folge. Also ich habe schon verstanden, worauf die anspielen wollen, aber ich fand das langweilig. Die hast du die Folge gesehen? Ich habe mehrere Folgen gesehen. Ja. Ich habe dem echt eine Chance gegeben, aber was ich gerade... Schau mal zweite Staffel an. Okay, das mache ich. Schick mir mal eine gute Folge. Ja, Mann. Ich wollte ja die jetzt gerade erzählen. Da geht es darum, dass halt jemand, der beliebt ist, andere beliebt machen kann und die dann so irgendwie eine Macht erreichen in dieser sozialen Welt, wo jeder jeden bewertet. Und du steigst halt nur auf... Umso beliebter du bist. Und, aber weißt du, da gibt es eine Frau, die. Mittlerweile gibt es das eigentlich in China schon. Ja. Da gibt es so ein Bewert. Das hatten wir in. Das ist mega krass. Es geht um die Regierung zu bewerten. Wenn du sie besser bewertest, bekommst du so Benefits von der Regierung. Das gibt es aber auch. Das gibt's auch? Okay, das ist auch krass. Was aber auch krass ist, dadurch, dass die Gesellschaft in China, dass es so viele Menschen sind, die ja so unter Druck stehen, auch beim Arbeiten, was weiß ich was, sich so gesellschaftlich die Menschen entfremdet haben und dadurch also ein Stück weit verlernt haben, sozial zu agieren oder moralisch oder sozial verträglich. Und jetzt hat die Regierung ein Bewertungssystem, was auf Basis von einer App funktioniert, eingerichtet. Die können andere Menschen bewerten und es sind Leute zum Beispiel schon mal nicht für Flüge zugelassen worden, also die durften keine Tickets kaufen, weil sie zu wenig gute Bewertungen hatten, moralische oder halt höfliche. Von wem wurden die vergeben? Einfach von irgendwelchen random Leuten. Okay. Denen das halt dann gerade passiert ist, die, keine Ahnung, bei denen die in der Bar waren und sich scheiße genommen haben und du bewertest die. Aber derjenige hatte auch dieses Bewertungssystem, ja, der konnte auch... Also das haben da relativ viele, glaube ich. Also, ja. Das finde ich halt schon krass. Das ist überkrass, natürlich. Aber das ist mir ganz neu. Wo du eine Gesellschaft hast, wo die Menschen ein Bewertungssystem benötigen und computergesteuertes, um moralisch oder sozial verträglich zu handeln. Dass sie es vergessen haben, wie es geht. Mhm. Das finde ich schon krass. Wir haben ja mal, ich war ja bei Bosch Ferienarbeit und da hatten wir mal Chinesen da, die da waren, um die neue Anlage zu testen in deutschen Bedingungen, dass sie die nach China mitnehmen können und dort quasi dann so produzieren können. Die sind teilweise zur Pause gerannt aufs Klo zum Scheißen oder so. Die sind gerannt und gleich wieder zurück und was für eine Arbeitsdisziplin die haben einfach. Ja, aber ich finde, das klingt immer so bewundernd teilweise. Es ist, ist es diesen, aber nicht, das ist traurig. Ist das ist traurig. Es ist furchtbar. Weil ich meine, wer hat schon Bock, wirklich zu arbeiten? Am liebsten chillt man ja eigentlich schon. Ja, aber die kennen es nicht anders. Oder? Aber man, natürlich will man auch arbeiten, wenn es einem Spaß macht und so, aber es ist halt so, nicht umsonst haben die auch in Japan eine der höchsten Selbstmordraten. Ja, das ist ja auch bewiesen. Und Da gab es auch mal auf Galileo oder so, haben die einen Waldorfschüler an eine südkoreanische Elite-Schule. Das war einfach so krass, weil die ja auch bis nachts um 12 teilweise in der Schule bleiben und lernen und morgens um 5 schon aufstehen und da schon vor der Schule lernen. Der ist zwischendurch die Südkoreaner sind ja nochmal härter drauf. Die gehen ja alles. Geige gestört. Wird da ja übelst gepusht. Klavier und die müssen quasi durchgetaktet lernen mit den Eltern und die Eltern ballern so viel Geld da rein. Es ist schon heftig. Aber ich fand's witzig, der Waldorfschüler hat das echt cool gemacht. Nochmal wieder ein Lob an die Waldorfschüler. Echt? Ich habe jetzt gedacht, der kackt voll ab. Nein, der ist zwar ein paar Mal immer eingepennt beim Lernen, aber der hat auch so seine Antrittsrede und so, die er so als Challenge machen musste, vorbereiten musste und so, hat er echt gut gemacht. Aber alles trotzdem. Ja, oder so ein anderes Mädchen, die war von so einer Schule auf irgendeiner norddeutschen Mini-Insel, wo nur 50 Schüler sind. Dann in Indien an einer der größten Schulen. Ja, aber da treffen einfach auch Schulansätze aufeinander. Ja. Das ist mega schwarz und weiß, ja, wenn du die gegenüberstellst. Und Hammer. Du eigentlich siehst, der verfolgt einen ganz anderen Ansatz über alles ist sozialer und er muss sich halt selber zurechtfinden zu du musst. Ja, und das ist halt schon, war schon witzig. So. Aber ich finde sowas immer ein cooles ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wie Menschen reagieren. Oder wenn du auch während dem Gespräch einfach irgendwas einwirfst, wo du denkst, ja, Mann, da kommt gleich ein richtig fetter Shitstorm, aber ich mach's einfach mal. Warum gibt's noch keinen Shitstorm gegen Jumbo Schreiner? Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen. Der Fettsack. Jumbo Schreiner, ja, der Fettsack, der einfach nur für Galileo irgendwelche vielleicht Burger in New York testet. Ich habe keine Angst vor dem großen ProSieben-Konzern. Wenn ihr wollt, ihr könnt mich uns kaufen, unseren High-End-Laden für 4 Milliarden. Wenn ihr das hört. Auf jeden Fall. Der hat einen Hammerjob. Der ist fett erstmal. Und dann geht er zu den Amis und versucht mit seinem dreckigen Scheiß-Englisch da irgendeinen Scheiß zu haben und irgendwelche Jokes noch zu machen, die null witzig sind. Null. Und dann testet er irgendein Essen. Und wie ironisch ist es zu sagen, wir schicken einen Fettsack, die ganze Zeit Essen testen. Ist das nicht schon irgendwie... Das ist beleidigend. Richtig, ja. Du siehst ja so eine Serie und denkst, okay, der Fettsack testet wieder irgendeinen Burger. Aber das ist ja voll unfair, weil das ist ja dieses Klischee. Du siehst jemanden etwas molligeren. Aber das wollen sie doch, ja. Ja, genau. Und guck mal, was passiert, wenn du meistens irgendwelche molligen Leute anschaust? Du guckst die an. Ich habe eine Wut, ich habe eine innere Wut. Heute ist mir im Kreisverkehr... Der hat im Kreisverkehr nicht geblinkt und ich gucke rein und ich sehe einen Fettsack und ich schreie, du scheiß Fettsack. Und habe mich so aufgeregt und weil er fett war einfach. Ich habe eine innere Diskriminierung gegen Fette. Ja. Jetzt ist raus. Nein, ich finde, das ist immer so gemütlich. Ich denke mir, die sind schwache Menschen. Die können es nicht. Aber wenn sie nichts dafür können... Ich glaube nicht, dass es so viele Fälle gibt, die sagen. Es gibt viele, die sagen es auf jeden Fall. Ich habe schwere Knochen, der Klassiker. Ja, aber das weiß ja mittlerweile jeder, dass das nicht stimmt. Ja. Das ist nicht möglich. Wir fangen jetzt mit den Top 10 besten Ausreden für Fette, die sagen, sie können nicht abnehmen. Platz 10, ich esse halt gern. Platz 9, Inga. Platz 9. Ich habe schwere Knochen. Platz 6. Ja, ich bin halt so. Ich bin halt so. Warte. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, auch gut. Platz 4. Ich will mich nicht für andere verändern. Ich bleib mir treu, so. Die eine Rede. Aber vielleicht machen das wirklich. Also ich finde... Lächerlich. Wir sind gerade wieder... Oh, das gibt so viele Karma-Minuspunkte. Buddha wird das nicht gut finden. Ich glaube, Buddha wird sich einen Arsch ablachen. Weil Buddha... Was predigt Buddha? Da vorne sitzt er. Was predigt Buddha? Du musst in dich Buddha war die auch Kraft dünn. Finden und nicht ein Fettsack sein. Das predigt Buddha. Buddha war eigentlich auch dünn. Aber der wird immer oft als dicker alter Mann... Ich habe auch lauter dünner. Ja. Ich war auch in so einem Tempel, da waren aber immer dickliche. Nein, in Thailand sind fast nur dünne. Das war in Thailand, ja. Na, aber ich habe echt viele, also eigentlich ist der Thailand... Ja, oder war es in Bali? Na, wahrscheinlich eher Bali. Da waren auf jeden Fall dickliche und auch mit der Kette. Und so habe ich ihn seltener gesehen. Ich finde ihn so voll schön. Aber bei den Tempels ist es so, siehst du einen, hast du alle gesehen. Ja, das ist auch ein bisschen kitschig. Und ich war sogar bei diesem, wo wir vorhin bei den indischen Göttern waren, ich war bei so einem Batu Caves ist es in Malaysia. Mhm. Das ist auch mit diesen ganzen indischen Fabelwesen und in so einer Höhle drin. Voll cool. Und richtig kitschig angemalt irgendwie. Das sieht immer so billig aus. Mega, mega. Und aber das ist mega. Keine Ahnung, warum die an sowas glauben. Keine Ahnung. Null. Aber ich find halt die gerade Buddhismus und Hindus finde ich eigentlich sehr entspannte Religionen. Auch so die Leute, die ich getroffen habe, sehr entspannte. Was sind Japaner? Japaner haben Shintoismus. Die haben nochmal was an diese Geister, oder, gell? Oder, was sie auch oft sind, ist auch, Dings heißt mit Christen. Ja? Viele auch teilweise. Okay. Und Shintoismus, ja, das ist irgendwas mit Geistern. Ja, ja. Ich finde ja eigentlich auch die Indianer, diese Naturreligion sehr interessant. Weil eigentlich wurde ja immer das Weibliche verehrt, bis die monotheistischen Religionen gekommen sind, die dann auf einmal das Männliche hervorgehoben haben. Dadurch hat dann die Frauen. Das ist jetzt kein Klär uns mal auf, ich bin Frauen, da gerade gar nicht. Damit hat mit die Bilde. Frauenunterdrückung mit angefangen. Wann hat es angefangen? Dadurch, durch das Hochkommen vom Judentum, vom Christentum und vom Islam, die monotheistische und patriarchale Religion sind. Und davor, wenn man sich das auch anschaut, die ganzen Naturreligionen oder auch. Die Folge übrigens heißt heute Religionen. Das ist voll die coole Idee. Wir können aber wir machen immer nur ein Wort als Überschrift. Ja, und unsere Überschrift während des Gesprächs evaluieren. Ja, und an der Stelle, wir können auch deep. Wir sind nicht nur die Gagmacher, wie die wir eigentlich sonst sind. Gags. Auf jeden Fall jetzt mit dieser Frauen. Das Weibliche wurde angepriesen. Genau. Warum? Man hat auch schon, da kennst du diese kleine Figur, die hat man schon ein paar Mal im Fernsehen oder in Geschichte gesehen. Die wurde in so einer Höhle gefunden von Urmenschen. Es war eine relativ dickliche Frau mit ganz großen Brüsten, so ganz rund, wohlgeformt, wohlgenährt. Ich schüttle den Kopf. Es wurde das Weibliche angepriesen, die Mutter Erde, weil die Mutter hat ja zum einen die Nahrung geliefert und zum anderen die Frauen, weil die Leben bedeuten. Aber was sagt die Bibel? Es war erst Adam und dann wurde aus Adam Eva gefolgt. Weil das nämlich in einer sehr patriarchalen Zeit passiert ist, wo die Männer früher... Du meinst, du redest vom Christentum gerade? Genau. Das war in der Zeit, wo es patriarchaler zuging. Wir haben in der Vorzeit oder in der Steinzeit und so eigentlich schon Frauen und Männer eigentlich ungefähr. In der Steinzeit gab es auch Jägerinnen, Oberhäuptin, also gerade wo auch in Afrika dann die Wiege der Menschheit, die ersten Clans entstanden sind. Da waren auch Frauen teilweise. Wir reden schon von richtig Steinzeit. Ja, aber dadurch ist es ja entstanden. Und du musst es mal vorstellen, dass das bis heute eigentlich andauert mit diesem Patriarchat. Wir haben es zwar gut zurückgedrängt. Dass es immer männlicher wird, meinst du? Dass wir es immer noch männlich haben. Ich habe heute Einstand gehabt. Heute war mein Einstand. Und im Einstand, das ist ja auch noch mal eine andere Geschichte, entstehen so viele komische Momente. Ja. Weil alle kommen auf einmal zusammen und es entstehen so weirde Unterhaltungen oder Aktionen. Und auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich Pizza bestelle. Ich habe so eine Umfrage gestartet. Was wollt ihr? Wird nimmt teil vegetarisch oder mit Dingen Schinken Salami. Ja, alles Outlook gemacht, gemanagt. Dann kam Rückmeldung, hab halt 4 Pizzen geholt. Und 105 Euro, was sagst du? Ist es viel ausgegeben für einen Einstand, für 20 Leute? 104 geteilt durch 20 sind circa... Wir fügen nachher, ich schneide die Antwort für dich ein, nicht dass du. Mathematischer Legastheniker. Ja, 100 durch 20, 5. Also findest du es viel oder nicht? Nee. Du weißt schon, viel ist groß, klein ist weniger. Das ist da, wo das Krokodil. Größer, kleiner als ich. Ja. Das ist wie mit meiner Rechts-Links-Schwäche. Ja, das genau. Ist mir immer so. Deswegen habe ich auch nur links meine ganzen Armbänder und so, damit ich nicht vergesse, dass es links ist. Das ist, glaube ich, auch so ein abstrakter Gen oder ein abstraktes Denken hast du eher als ich, würde ich sagen. Ich denke sehr gerne abstrakt. Das ist abstraktes Denken. Auch du hast ja gesagt, du kannst mit XY mehr rechnen. Warte, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir kein Video haben, aber ich schreibe dir mal eine Rechnung auf, okay? Du musst ein Streichholz verschieben praktisch. Das ist ein Streichhölzer. Das sind die schlimmsten Spiele bei 9 Live. Wie viele Streichhölzer sehen Sie? Oder wie viele Dreiecke besitzt dieses Dreieck? Ich glaube, das ging irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert. Das ist die Aufgabe, das sind lauter Streichhölzer. Das ist jetzt hier, ich habe mir eine kleine Rechnung. Du musst eins verschieben, damit die Gleichung stimmt. Ich darf nur eins bewegen. Okay, mach du erst und dann sage ich dir, was ich gemacht habe. Okay, du darfst eins bewegen oder eins dazu tun? Nur eins bewegen, nichts wegnehmen, sonst irgendwas. Du darfst eins bewegen. Ja. Das ist am Hirn. Ich würde das Plus zum Minus machen. Dann heißt nämlich 4 minus 4 gleich 0. Okay, das war jetzt so, ach, guck. War es richtig? Ja, klar, aber das ist auch scheiße einfach. I'm out, I'm genius. Das war irgendwie was Schwierigeres. Okay, ja, dann zeig's mir. Ja, ich sag halt einfach, bringen Sie mir diese Rechnung, die mich bezwingen kann. Eileen und alle, das war alle am Rätseln. Und ich so, ja, ich nehme einfach hier das hier, ich streich das mal weg, das hier weg und mach das hier hin. Weil dann wird daraus 4 minus 2 ist ungleich. Ungleich, ja. Das hätte ich nämlich auch gemacht, aber du hast ja 4 und 4 geschrieben. Ja, deswegen habe ich gesagt, das passt jetzt nicht. Ich bin auf jeden Fall cleverer. Habe ich gerade beschlossen. These. Vage Behauptung. Das ist eine These. Ist mal. Warum behauptet es sich? Also jeder von uns beiden behauptet das. Weil jeder, glaube ich, von der festen Überzeugung ist, er ist es. Wir können uns darauf einigen, dass jeder von uns verschiedene Talente hat. Und ja, das eine mehr und das andere weniger ausgeprägt hat. Die zwei geben sich die Hand. Oh, bitte nicht. Was sagt man bei so einem Handshake? Handshake. Ja. Auf was haben wir jetzt Auf eine Einigung. Das war ein Vertrag. Man sagt man, ich weiß, was man sagt. Ich habe das gelernt, komm. Hussa. Man sagt Hussa. Warum Hussa? Zweifel meine Intelligenz nicht an. Gibt's noch MMS? Gibt's diese Technik noch? Ich glaube ja. Was war der Clou bei MMS? Dass du das war, glaube ich, das war auch eins der ersten, wo du Videochats machen konntest. Stimmt. Okay, jetzt kommen wir zu meinem Fun Fact. Macker. Was bedeutet Macker? Moment. So, jetzt erklär. Macker. Das Wort fällt eigentlich, wenn wir Mädels zu unserem Frühstücksklatsch zusammensitzen oder irgendwo im Freibad sind oder so. Und dann kommt mal von einer, und wie läuft's mit deinem Macker? Ja, das wie ist läuft's die, mit deinem, also ein Typ, das ist die gebräuchliche sagen, Verwendung, ein Typ, ja. Würde vielleicht sagen, es bedeutet kastrierter Esel. Es heißt kastrierter Esel, ohne Witz. Geil. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Sprache, aber... Aber es passt ja eigentlich, weil es schon so ein bisschen herabsetzen. Also es ist so, wie wenn ein Mann sagt, und wie läuft's mit deiner Ische? Oder wie läuft's mit deiner Tusse? Oder? Ja, nur, dass Macker wirklich einen Sinn hat. Zeiten der Technik benutzen wir WhatsApp. Terrible. Auch ein Gruß von der Hanna, hat sie gesagt. Welcher Hanna? Von der Hanna. Ach, von der Hanna. Wo von ist mir? Das? Die ich in Tunesien Urlaub mache. Jetzt kommt wieder unsere Schwabeländle-Seite. Kennst du das noch richtig? Nee. Schwätzen in der Arbeit, ja. Ja, gell? Aber da gewöhnt man sich's an, weil du passt dich ja an. Ja, ich bin da auch vor der Bauer geworden. Ja, man passt sich einfach so an und manchmal ist es halt auch geil. Ich find's schon auch ziemlich witzig. Also ich mag das schon, aber ja. Dann, wenn ich irgendwann zu Hause bin, bin ich manchmal schon selber darüber erschrocken, wie krass ich in diese Schiene rein. Ich sag dir, wann bei mir der wie sagt man, der Schalter gefallen ist, wo ich zu dem geworden bin, als mein Chef. Der Schalter umgelegt, als mir mein Chef das Du angeboten hat. Ab da an war für mich so, okay, jetzt schwätze ich Schwäbisch. War ich schon, dass man auch noch einen Termin hängen, gell? Kommst noch zu mir. Seit er mir das Du angeboten hat, war vorbei. Jetzt muss ich es wieder rauspiepen. Oh nein. Konzentrier dich. Oh, drauf. Fuck. Naja. Nee, ich fand das beim Einstand auch immer witzig im Büro. Das war mein erster Tag. Und dann sagen so die einen Bock so... Zu schneiden. Dann sagen die einen so... Ja, dann konzentrier dich. Okay. Sagen die einen so, ja, Mittagspause ist heute hier, weil einer hat geheiratet und gibt dann gleich mal Catering im Büro aus. Ne? Mhm. Und dann kommst du halt hin. Du hast schon wieder den Namen vergessen, weil du am ersten Tag ja den nicht alles merken kannst. Ja, ja, überschwer. Du kennst niemanden. Ja. Und dann frisst du einfach mit. Ja gut, was willst du machen? Was willst du machen? Klar, natürlich, du kannst du, ja auch du bist nicht da ja. Aber das war eine richtig, also ich fand das eine richtig weirde Situation. Unangenehm, das war... So wie so ein Eindringling. Ja. Ey, what the fuck, ich kenne euch. Bei mir war es sogar in der ersten Woche, auch bei Bosch, die frühstücken einfach jeden Freitag. Und ich war halt Freitag da und auch ganz neu und gleich mitgefrühstückt halt. Und es war so unangenehm. Ja, also ich finde es komisch, mit Leuten, die ich nicht richtig kenne, zu essen. Mhm. Essen ist doch was ziemlich Persönliches, Intimes, gell? Ja. Aber ich verstehe so Leute, die beim Essen so schweigen, nicht? Ja. Vielleicht bin ich deswegen so dünn, weil ich immer labere. Du schwammst da zu essen. Mein Platz 1. Apropos Essen. Warte mal, aber zu solchen Höflichkeitsregeln wollte ich noch was sagen. Und zwar letzte Woche war ich bei dir und du hattest Knickknacks, okay? Diese Knickknacks, die du da hattest. Du warst verdammt unhöflich. Hör mal zu, da hast du gesagt, ja hier, ess, gönn dir nur ruhig viel, dann muss ich nicht so viel essen. Nach dem Motto, eigentlich will ich nur höflich sein, will aber nicht, dass du die Knickknacks verdammt nochmal frisst. Eigentlich ist nur bei höflich und bevor man es leer macht, fragt man, soll es leer machen. Okay, die Tat war so, du kriegst trotzdem einen Keks, man sah mich irgendwann mit der Knickknack-Tüte so reinleeren in meinen Lochmund und ich sah die Wut in deine Fresse, in mein Schmauch. Rohr. Und Inga entsetzt. Was machst du? Ich will auch noch was. Und auf einmal war die Freundschaft so, die Höflichkeit war auch vorbei. Ich bin überverfressen bei Essen. Ja. Ich nichts. Und dann habe ich so gemerkt, so, das war eigentlich nur Schein als sein. War es nicht. Du warst einfach nur unhöflich. Du hättest einfach fragen müssen. Einfach natürlich hättest du es essen können, aber dann vorher. Warte mal, wie stellst du dir das vor? Ich frage... Digga, darf ich mir jetzt die ganze Tüte in meine Fresse ballern, dass alle ganz in meinen Mund sind? Wie du gleich wieder übertreibst. Soll ich so fragen? Nein, wie du einfach gleich wieder übertreibst, das ist unglaublich. Unser Podcast besteht 100% aus Übertreibung. Du hast den Casus Knactus nicht erkannt. Wenn Inga nicht mehr weiter weiß, macht sie Latein, das ist so ihre Attacke. Inga setzt Latein ein, versucht mich zu verwirren. Fühlst du dich dann dumm? Ja, ich fühle mich überrumpelt, aber... Insgeheim weiß ich gar, dass es eigentlich nur eine Masche von dir ist. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es dann ganz witzig und damit drücke ich aus, dass du es nicht verstanden hast. Hier, guck. Macker, kastrierter Esel oder Knilch. Knilch? Knilch ist auch ein cooles Wort. Ich finde ja das schwäbische Schläufschell witzig. Was? Schläufschell, das bedeutet Nutte. Kenn ich nicht mal. Aber warte mal, ich muss dir was fragen. Hast du schon mal eine Care-Woche gemacht? Ich? Nein. Ich auch nicht. Aber wir haben so eine Podcast-Care-Woche. Das war jetzt die erste Kritik. Hast du überhaupt schon mal eine Care-Woche gemacht und warum nennst du dich so? Mm. Aber das ist gerade der Gag. Das ist der Gag. Das ist doch eher am Aussterben, die Care-Woche. Das ist der Gag einfach. Das ist das Schöne am Kapitalismus. Dann übernimmt das einfach eine Firma. Oh, ich muss dir was erzählen. Ich fühle mich schlecht. Du bist hier genau richtig, um mir was zu erzählen. Ich fühle mich richtig schlecht. Warum? Dorian. Was? Dorian. Live 1, oder wie heißt der? Domian, ja. Hast du mal angerufen? Ja, klar. Nein, oder? Gestern erst. Jetzt macht sie mir Angst. Jetzt kann ich die Ironie nicht mehr rauslesen. Auf jeden Fall, ja, da gibt es übelst krasse Storys von dem. Es hätte mir auf jeden Fall bestimmt gut getan, meiner Seele. Und was hättest du ihn gefragt? An dem Tod von einem Igelbaby schuld. Wie? Wie kommt das zustande? Stell dir vor, ich bin jetzt Domian. Ja, wie heißen Sie? Ich versuch gar nicht, erst Empathie auszustrahlen. Nein, also ich war einkaufen und bin dann auf meinem Nachhauseweg in der Straße. Hörst du nicht das Kind? Das ist mir doch egal. Wie hässlich das schreit. Ignoriere das einfach. Hast du nicht Kinder oder hast du Alte? Ich kann es bei dir immer nicht. Alte Menschenprinzip. Weil es gibt echt die alten Hasser und die jungen Hasser. Nein, okay? Ich finde Kinder cool. Du gehst ja auch den gesellschaftskritischen Weg und sagst, die Alten sollen ja sterben, die machen ja gar nichts mehr. Das habe ich nicht gesagt. Das ist ein Soziologe, der so eine These geäußert hat. Soziologe und Philosoph, ich weiß es nicht mehr. Aber nein, mich nerven die einfach. Wer ist nochmal der bekannteste Soziologe? Karl Marx war auch Soziologe. Nee, der war Kommunist. Kommunist ist keine Berufsbezeichnung. Das ist eine politische Gesinnung. Karl Marx war doch Ding. Ja, natürlich, aber sein Beruf war Soziologe. Er hat Soziologie studiert. Ja, das ist ja Marxismus. Gab es doch den Keynesismus? Doch. Keynesianismus. Ja. Das ist aber wieder Volkswirtschaft. Aber da gab es noch mal einen großen. Ja, Engels. Doch, Karl Marx und Engels haben das. Mm-mm. Doch, doch. Ich sag nein. Ich erhebe Veto. Darf ich mein Trauma erzählen? Ja, bitte. Nachdem ich genüsslich meinen Keks verspeist habe. Hier blenden wir Fahrstuhlmusik an. Okay, also, ich laufe zurück, sehe, wie zwei von den drei oder vier Igelchens aus dem Gebüsch rausgekommen sind auf dem Weg zur Fahrradspur. Erzähl mir doch einfach, wie du sie umgeheizt hast mit dem Auto und mit dem Fahrrad. Ich habe sie nicht umgeheizt. Du hast sie umgebämst. Nein, ich bin nochmal hingegangen. Du hast sie eiskalt getötet. Wir haben sie erst gerettet. Du hast, nein, nein. Du bist ausgewichen, du bist nochmal auf die, du bist noch rückwärts auf diese scheiß Entchen. So lang, bis es nur noch matschig war. Nein, Quatsch. Wir wollten die erst umsiedeln, also da waren noch zwei andere Weiber und wir haben gesagt, nee, anfassen dürfen wir die ja nicht. Dann haben wir so mit so Tüten das irgendwie so gemacht, die wieder zurück. Mhm. Und dann bin ich nochmal hin und da waren die schon wieder dabei, auch mit auf die Straße zu gehen. Darf ich was ganz kurz fragen? Wenn du für Igel sympathisierst, wie machst du dann auch bei so einer Frosch-Aktion mit, wo die auch immer auch drüber machen. Auf die Straße fahren? Würde ich auch machen. Bist du auch der Frosch-Igel-Typ also? Mhm. Okay, weiter. Also generell Tiertyp. Weiter. Ja. Ich dachte mir noch so, ja komm, nimmst die mit in einem Karton und lässt die irgendwo da auf der Trasse oder so raus, also irgendwo keine Autos sind. Dann dachte ich mir aber so, nee, vielleicht auch blöd, hab beim Tierarzt sogar angerufen, hab gefragt, die so, ja nee, das müsste eigentlich passen, wenn die so in einem Gebüsch sind und vital sind und jetzt da gerade rumlaufen. 2 Stunden später laufe ich mit einer Freundin vorbei. Der erste zermatschte Igel. Warum? Warum? Warum mussten diese Engel sterben? Warum hast du sie getötet? Ja, ich habe sie ja indirekt getötet, weil ich sie nicht so also mitgenommen habe, wie ich es gedacht habe. Und dann kam mir noch ein schlimmerer Gedanke. Nachher war das Mama-Igel, die getötet wurde. Jesus und die Christ! Warum musst du Igel töten? Ich habe dir, also... Ja gut, das ist schon Trauma. Ich würde mich schon behandeln lassen jetzt. Ja, also ich würde mich schlecht fühlen. Traumtherapie. Ich würde mich... Sigmund Freud, Ödipus-Komplex und so. Da wollten wir hin. Ja. Das ist, war das jetzt eine gute Überleitung? Schon, also ich habe es auf dem Notizblock gesehen, aber ich wusste nicht mehr, was wir damit anfangen. Ja, du hast sowieso Katzenaugen und siehst im tiefsten Dunkeln. Und wir können jetzt auch kurz einen Break machen. Wir machen kurz einen Break. Wir sind gleich wieder da. Wir sind jetzt zurück, aber was mir gerade auffällt... Nach der Pipi-Pause. Dass wir uns ja verabschiedet haben, aber die Aufnahme geht direkt weiter. Das heißt, Abschiedung und gleich kommen wir. Verstehst du, das ist kein... Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst. Aber wir waren beim Ödipus-Komplex. Ich liebe deine grandiosen Überleitungen. Ja, da ist nicht viel Schnickschnack, da ist Butter bei die Fische. Das war ein Cliffhanger, nennt man das. Wir haben die Zuschauer in der Werbung mit dem Unbekannten überlassen. Oh, danke, allmächtiger Dimas, dass du mich erhellst. Sie komplett zynisch. Der Unwissenheit verharren würde. Wie ich es in deinem Blick gesehen habe, dieses Zynische. Sorry. Nein, eigentlich ist sie ganz süß. Also, Sigmund Freud. Das ist einer seiner Phasen nach der analen und oralen. Oh mein Gott, das ist so wunderbar. Nee, was ist nur der Ödipus-Komplex? Machen wir es einfach. Ödipus, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Korrigier mich. Beim Ödipus-Komplex geht es darum, dass irgendwie ein Mann sich nicht richtig von seiner Mutter gelöst hat und er nickt. Zustimmend. Sie war noch unsicher. Koranzentert. Und also er kann sich nicht richtig von seiner Mutter lösen und, also das ist jetzt nicht direkt Inzest, aber das ist so dieses Vergöttern, also die Mutter ist so das ist der zentrale Punkt des Ödipus-Gestörten. Und da du ja, jetzt schließe ich der Kreis, nämlich zu deiner Theorie in der Steinzeit. Das ist ja quasi evolutionär auch bedingt, dass das Kind immer sich zu der Mutter orientiert. Ja. Und da kommt jetzt deine Theorie von vorhin ins Spiel mit diesen Vibes. Es ist keine Theorie, es ist eine wissenschaftliche Theorie. Okay. Ich erzähle nicht meinen Bullshit. Nee, und ich mache super Bögen. Ja. Auf jeden Fall geht es, glaube ich, darum auch beim Ödipus-Komplex, dass das Kind den Vater als Bedrohung sieht und als Konkurrent für die Mutter. Ja. Und ihn quasi Ödipus hasst ist doch aus der griechischen Sage auch eigentlich. Ja, ist auf jeden Fall ein griechischer Begriff. Ich finde es auch mega interessant, griechische Sagen an sich. Oder auch römische. Top 5 griechische Sagen. Platz 5? Odyssee. Erzähl kurz, die Odyssee. Die Odyssee. Ist doch der Ding. Ich weiß nicht mehr, wie er doch heißt. Den Film darüber. Ja, ohne Witz, oder? Hat Hollywood erfunden. Nein, nein, warte, ich weiß, wen du meinst. Das sind Seefahrer, griechische, die in See stechen und er sich auf seine Reise verirrt. Und Troja ist doch die Story. Nein, Troja ist was anderes. Troja ist mit. Der geht doch irgendwie. Hektor, der, Sparta. Genau, der verlässt seine Frau und kehrt dann irgendwie vom Krieg wieder zurück zu ihr. Nee, bei Troja geht es darum, dass die. Oder was meinst du, Odyssee oder Troja? Nochmal, um den Track zu behalten. Ja, das, was ich dir gesagt habe mit der Reise, der verlässt seine Frau. Ja, der von der Odyssee geht in den Krieg und findet nicht mehr zurück und erlebt dann. Genau, genau, genau. Der genau. kommt zum Beispiel auf eine Insel, wo sich irgendwie alle Menschen, aber, die da sind, in Schweine und andere Tiere verwandeln. Aber gutes Ende, gegen Ende findet der zurück. Das schon. Weil er irgendwas besiegt oder irgendwas. Und dann ist da noch. Zum Beispiel, das sind verschiedene Gefahren. Auch. Ich glaub, und das ist doch die Odyssee, oder ja, nicht? Ja, er lässt seinen. Wie heißt denn der nochmal von der Odyssee? Das wurde doch auf jeden Fall verfilmt, will ich ja, selber gucken. Oh mein Gott, nein, sowas guckt man nicht verfilmt, also das. Ich will ja aber die Sage, wir waren ja bei Sagen, griechische Mythen. Ja, aber ich erzähle ja auch einen Teil davon. Es sind ja mehrere Sachen, die bei ihm passieren. Ja, aber ich will ja wissen, wie das jetzt heißt. Odyssee. Das ist die Odyssee von. Der hat auch einen mega bekannten Namen. Ja, der ist. Wir sind gerade nur einfach temporär dumm. Ist es nicht der, wo seine Achillesferse? Nein, das ist wieder Troja. Du vermischst die ganze Zeit. Troja wurde übrigens auch verfilmt. Platz 4. Der Typ, wo er diesen Stein immer den Berg hochschieben muss. Sisyphus. Platz 2. Hatten wir Troja schon. Ja. Platz 1, die Sage um Herakles. Herakles, ja. Und dann gibt es doch noch, die Sage, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Worauf ich habe gerade, glaube einfach nur Bullshit erzählt. Ich habe einfach nur irgendwas Griechisches gesagt. Aber es kann auch sein, natürlich. Nein, es gibt auch eine Sage darüber, dass Menschen, wenn sie sterben, einen Fluss überqueren müssen und deswegen auch die Münzen für den Fährmann auf die Augen nicht kriegen. Das ist bei Game of Thrones auch. Ja. Aber sind es Wikinger? Wikinger machen das auch teilweise. Die haben doch Valhalla, gell, Wikinger? Aber das ist schon ziemlich geil, der Wikinger-Glaube. Echt? Kennst du dich da aus? Ja, doch. Jetzt bin ich mal. Ja, gut, dieses Stammesfürstentum, was die da haben. Ja, das ist. Die haben auch. Ja, diesen Jarl. Der Jarl ist ja das Oberste. Ja, das ist ja. Daraus hat sich dann später in England der Earl entwickelt. Mhm. Sprachlich betrachtet. Aber was ist, wenn sie sterben? Die haben ja noch Götter, die haben ja Thor. Ja, es ist ja bei. Die haben Thor. Die haben Freya. Die haben Leute mit Hämmern. Ja, aber wenn es donnert. Warum haben die Nein, aber der Hammer war Hämmern. Ja, ein Hammer war ja zum einen Schmiede, das ist ja bei denen hoch angesehen, weil sonst hätten die keine Schwerter und zum anderen haben die auch in der Schlacht öfters mit so Kampf. Ich will nur betonen, Hämmern. Wie geil Thor ist. Ja. Und Freya gab es auch. Daher kommt unser Freitag. Ja, echt? Ja. Und das Coole war da auch wieder. Oh, jetzt gehe ich gerade die Avengers durch, weil da auch irgendwelche. Wieso habe ich es mir gerade schon gedacht, dass es irgendwie von Marvel oder was wie immer es auch heißt hat? Zum Thema, ich habe den Film immer noch nicht gesehen, diese Avengers 5. Ich muss unbedingt dieses mit Churchill anschauen. In der dunklen Stunde. Dieser Film, gell? Das habe ich leider noch nicht angeguckt, weil keiner mit mir reingehen wollte. Ich wollte den Fall auch anschauen. Zu hoch war? Ich weiß es nicht. Ich gucke mir den auch noch an. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind doch alle anderen zu dumm. Nein, du bist dumm. Kennst du das? Leute, die mittlerweile, wenn sie diskutieren, auch über sämtliche Sachen, dann immer sich wie im Kindergarten verhalten. Man lässt es so ins Lächerliche laufen, oder wie meinst du? Ja, auch bei politischen Debatten mittlerweile oder so. Man lacht es einfach nur weg, oder? Ja, aber es ist auch so eine Atmosphäre der, weiß nicht, der Unhöflichkeit des Kindergartens. Mhm. Er ist aber auch doof und was haben denn die und die gemacht? Also jetzt ohne auf eine bestimmte politische Gruppe, ich meine, das machen alle und das finde ich, ist mir auch mittlerweile so unter den Leuten aufgefallen, mittlerweile so diese Diskutier- und Debattierkultur hat sich. Jeder hat mittlerweile eine Meinung, das ist das Schlimme. Jeder meint, er muss auch seine Meinung irgendwie. Das ist ja auch noch nicht, das finde ich eigentlich auch nicht schlimm. Also ich find's Meinung ja, ist gut, aber wie sich Leute die Meinung erkauft haben, das ist fraglich. Niemals erkauft. Leute, die einfach nur Bildzeitung lesen oder so und meinen, sie hätten eine Meinung, ist nicht so erkauft wie jemand eine Meinung, der darüber richtig was gelesen hat. Also ich meine, ich find's eigentlich gerade, das ist eine der positiven Sachen jetzt gerade mittlerweile in der gesamtpolitischen Gesamtsituation, dass die Menschen auch weltweit jetzt mittlerweile wieder anfangen, über Politik zu diskutieren. Das haben sie ja ganz lange nicht. Ich überlege gerade nach einer Kategorie für unseren Podcast, weil wir haben gerade alles durch, alle Kategorien einfach. Wir haben schon wieder alles durchgenudelt. Alles durchgeballert, ja sorry. Diese Debattierkultur finde ich schon gut. Aber was ich viel schlimmer finde, ist dann die Leute, dass sie diese komplette Wahrheit für sich beanspruchen. Ja, und auch nicht davon loslassen und meinen, ich habe recht und sie Sie versuchen nicht mal, sich in den anderen zu versetzen. Genau, und dann kommen halt auch irgendwie so, also ich finde, das ist Kindergarten, wenn zum Beispiel ein Politiker dem anderen den Handgruß verweigert. Ja, oder? Reden wir jetzt von Trump, weil das ist ja das größte Baby dann in der Metapher. Auch Trump, aber auch in Deutschland gibt es auch ein paar Politiker, die das machen. Ich möchte jetzt keine bestimmte politische Gruppe ansprechen, aber ich finde, jetzt so mal im Generellen, würde ich das mal gern sagen, dass ich das eigentlich ganz, weiß nicht, irgendwie erschreckend auch finde, dass man da in so eine Kindergarten-Diskussionskultur zurückfällt. Und dass ja eigentlich den Diskurs behindert, weil man dann sich gegenseitig auch von einer gewissen Respektebene begegnen sollte. Ich glaube, das hat mittlerweile im Alltag auch Einzug genommen. Ich glaube, das Phänomen ist auch sowas wie, wenn du in Verhandlungen bist und du einfach nicht mehr mit Argumenten weiterkommst und dann dich auf irgendeinen unteren Ebene triffst. Mit Abfälligkeiten oder so. Ich glaube, sowas ist es auch in der Art. Ja, oder auch herabwürdigen von anderen Meinungen. Aber du bist auch, dir ist es zu dumm mittlerweile, weil alles nichts gebracht hat und man kommt nicht weiter. Und dann versucht man sich auf so einer unteren Ebene. Ja, oder auch Leute, da haben sich welche, letztlich, das habe ich beobachtet, ein paar so, saß ich mit einem Tisch politisch gestritten und dann hat der eine dem anderen die Hand hingehalten und hat gesagt, ja komm, chill, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Wir haben halt verschiedene Meinungen und der andere war so, nein. So jemandem wie dir gebe ich nicht die Hand. Aber ich habe mich irgendwie direkt in die Grundschule gefühlt. Aber ist das kindliches Tun oder ist es einfach nur Ignoranz? Ignorant und kindisch. Natürlich. Und da muss ich jetzt auch noch eine Anekdote, weil wir sind ja auch ein sehr kritischer Podcast mittlerweile. Ich habe Ignoranz an eigenem, oder ich bin selber ignorant. Gutes Beispiel. Oh, ja. Gutes Beispiel. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit und in Heubach ist diese Baustelle, dass du nicht gleich da Bartholomew hoch kannst. Auf jeden Fall fährt man dann. Wissen natürlich, was dazu. Dann fährt man dann hinten rum durch die 30er-Zone. Ja. Okay? Und ich fahre halt 50, baller da halt durch, morgens, denk halt Ding, 30er-Zone und ich sehe eine Frau, die mir herunterwinkt. Und langsam. Mach leichter. Fahr ein bisschen leichter. Das klingt ein bisschen. Oder fahr leiser. Fahr leiser, bitte. Und mein erster Gedanke war nicht, sie möchte mich vor irgendwas warnen, sondern der erste Gedanke war einfach, warum regt sich diese Ökotussi jetzt auf? Die will jetzt nur, dass ich hier keinen Lärm mache oder so. Generell, dieses Schubladending. Ja, aber auch generell, was juckt dich manchmal Leute auch, die dann, gut, wenn Kinder da sind, laufe ich auch nicht über die rote Ampel. Aber die dann so, wenn bein und breit kein Kind ist, dann so, muss das jetzt sein, dass sie über rot laufen, irgendwelche Frustrierten. Ja. Ende vom Lied ist, ich wurde geblitzt. Da war einfach ein Blitzer in der 30er-Zone, ich halt mit 50 durch. Hat sie dich gewarnt? Sie hat mich gewarnt. Das ist ja die Ignoranz von mir gewesen. Tja, ich hätte trotzdem runtergebrannt. Aber ich habe auch in dem Moment nicht gedacht, dass man da jetzt ein Ding ballert. Ja klar fahren da alle mit 80, 90 durch. Aber dass die Leute sich beschweren, ist nur eine Frage der Zeit, dass da ein Blitzer steht. Meine Ignoranz war es einfach, das vielleicht auch das Schlechte in einem zu sehen, oder? Und nicht erst das Positive. Da gibt es einen Begriff dafür in der Entwicklungspsychologie. Wenn Leute... Ödipus-Komplex. Nein, wenn Leute... wie heißt denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Sie kratzt sich am Kopf. Aber... Das zeigt, sie hat nachgedacht. Sieht zumindest so aus. Egal, ich weiß, mir fällt es gerade nicht ein, aber auf jeden Fall ist das, wenn du praktisch... immer die Erfahrung gemacht hast, Beispiel, jemand rempelt dich an. Ja. Jemand, der immer schlecht, also was heißt immer, aber oft schlechte Erfahrungen gemacht. Auch in der Kindheit wahrscheinlich, ja. Negativ. Der hat mich angerempelt, Der will was Schlechtes. Der will mir was Böses. Ja. Jemand anders mag eher denken, oh, das war ein Versehen von dem. Ja, so ist nämlich, ich weiß, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und es hat noch einen Namen. Ja, es hat einen Namen, aber das fällt mir gerade nicht ein. Das fällt mir jetzt bestimmt nachher ein. Das ist dann auch dieses, glaube ich, wie du dein Kind auch erziehst, diese harte Erziehung oder die weiche Erziehung, dass es was anderes auslöst. Gerade auch psychologisch. Autoritär oder autoritativ. Ja. Der Pädagoge. Spricht in ihr. Oh Gott. Wir sind durch, oder? Ich glaube, ja. Wir haben jetzt genügend. Warte, wir haben 59 und 53. Ja, das passt doch. 6 Sekunden, 5. Wir moderieren jetzt ganz schnell aus, weil wir nur noch 3 Sekunden haben. Alles klar. Also, war schön. Dankeschön für alle Zuhörer. Tschüssi. Die Patriot-Nutzer lese ich morgen vor.